Eine Delegation der Freundschaftsgesellschaft der Weltreformationskirche unter Leitung von deren Präsidenten Jerry Pillay legte an den Bronzestatuen der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansu der Blumenstrauße nieder und verneigte sich davor. Die Delegation traf am 24. September mit einer Maschine in Pyongyang ein.